Jeden Morgen werd ich wach und ich bin froh, dass ich dich hab. Du hast einen Platz. Manchmal bist du mir zu laut, ich trag deinen Duft auf meiner Haut. Du mich auch. Und ich komm dich heute besuchen, fahre extra mit der Bahn. Ich komm bald an. Fahr zu meiner alten Dame, blau und weiß, wir stehen zusammen. Bist mein Programm. Berliner Luft, Berliner Luft, oh, oh, oh. Berliner Luft, Berliner Luft. We are looking for freedom. We are looking for love. We are looking for freedom. Unsere Zukunft hat begonnen. Oh, oh, oh. We are.